als wär's es nichts mehr los. Die Lager stehen leer, es gibt keine Folterknechte mehr. Die Öfen warten still, bis einer wieder Menschen braten will. Aus den Duschen fließt kein Gas und befriedigt den Rassenhass. In Dachau ist nichts mehr los, in Dachau ist nichts mehr los. In KZ war's doch so nett, nett, nett, ah. In Dachau ist nichts mehr los, in Buchenwald ist nichts mehr los. In Belsen ist nichts mehr los, in Auschwitz ist nichts mehr los. Drum wählen Sie NSDAP, die macht alles wieder okay. Sie werfen Bomben auf Kinder, doch große Ideale stehen dahinter. Sie wollen ein groß deutsches Reich, denn kein anderer kommt den Deutschen gleich. In der Hau ist nichts mehr los, in der Hau ist nichts mehr los. In KZ war's doch so nett, nett, nett, ah. In Dachau ist nichts mehr los, in Buchenwald ist nichts mehr los. In Berlin ist nichts mehr los und in Auschwitz ist nichts mehr los. Die Ausländer müssen weg, für sie sind sie nur der letzte Dreck. Sie treiben Wehrsport in Ruhe, die Regierung drückt die Augen zu. Sie haben nichts gelernt, diese Idioten, nicht mal von Millionen Toten. In Dachau ist nichts mehr los, in Dachau ist nichts mehr los.